Der 13. Nationale Wissenschaftlich-Technische Kongress mit Ausstellung im Bereich Nanotechnik wurde am 28. Oktober abgeschlossen. Auf der Abschlussfeier wurden den Teilnehmern, die hochgeschätzt wurden, die Urkunden und Preise verliehen.